Das ist es also. So fängt die Ewigkeit an. Es ist uns auf Erden doch nicht schlecht ergangen, Walter. Der Tod ist nur die Ziellinie des Lebens. Da müssen wir alle hinüber. Und dann diese Stille. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Harriet Köhler. Erster Teil. Jetzt müsstest du im Flur sein. Jetzt an der Haustür. Jetzt müsste dein Gesicht erscheinen. Jetzt dein Lächeln im Türrahmen. Herr Augustin! Herr Augustin? Zwischen all den Schläuchen ein Bündel Mensch in den Armen der Maschinen. Alles in Ordnung mit Ihnen? Kann man Ihnen irgendetwas bringen? Einen doppelten Cognac vielleicht. Mutter? Vater? Dein Gesicht. Plötzlich ganz glatt. Deine Stirn ganz entspannt. Dein Gesicht gerät, aus dem plötzlich etwas gewichen ist. Die alte Entschlossenheit. Der eiserne Wille. Grete. Aber da ist noch etwas. Das fehlt. Junge, du schleißt dich ja an, als wolltest du heute noch braten aus mir. Mann. Du bist mir ein bisschen zu zäh, Vater. Ach, nicht ordentlich Soße. Mutter. Gib, dass kein böser Traum uns weckt, kein nächtlich Wahnbild uns erschreckt. Die Macht des Bösen dämme ein, dass unser Leib stets bleibe. Mutter, das hat doch keinen Sinn. Komm, Vater. Mutter braucht ihre Ruhe. Hier rumzusitzen hilft ihr auch nicht weiter. Außerdem ist die Besuchszeit sowieso bald vorbei. Ja, hast du recht. Also, ich gehe schon mal raus. Du warst ihm immer nah, Grete. Nah, als er zum Studium in den Westen verschwand. Nah, als wir die Flucht vorbereiteten. Nah, als er Coletta heiratete. Nah, als die Ehe wieder in die Brüche ging. Vater, kannst du mich nicht ein einziges Mal alleine lassen, wenn ich mit einer schönen Frau eine Runde drehe? Na, Herr August. Es ist schon besser, wenn Sie jetzt mit Ihrem Sohn mitgehen. Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn Sie wüssten, was mich daheim erwartet. Wir sehen uns ja morgen wieder. Ja? Dann danke ich für diesen Tanz. Entschuldigen Sie bitte, mein Vater ist manchmal ein bisschen witziger als nötig. Das kann ja was werden. Wie soll ich es ihm bloß sagen? Ich bin gekommen, um bei dir zu bleiben, Vater. Fürs Erste zumindest, bis... Wenn wir zu Hause sind, rufe ich erstmal Niki an. Bis es eine andere Lösung gibt. Wen? Deinen Enkel. Oma. Wer war denn dran? Mein Vater. Und? Habe ich dir heute schon gesagt, dass du die schönste Frau der Welt bist? Ach ja? Gut. Was ist? Oma. Ich kann jetzt irgendwie nicht. Tim. Lass uns ausgehen. Na los. Ach, du spinnst. Nein, komm, lass uns ins Lulu gehen. Stimmt irgendwas nicht mit dir, Niki? Still ist es. Ganz still. Kein Rascheln der Dornen, kein Treppenknacksen, kein Boiler. Nicht mal was von Jürgen nebenan. Die Erde dreht sich weiter, weil sie nicht anders kann. Deine Bettseite bleibt leer. Grete. Leer. Übrigens, ich bleibe. Ich hätte mich wehren sollen. Damit jemand da ist. Dass er mich bitte nicht wie ein Kleinkind behandeln soll. Nur für den Fall. Dass ich bestens allein zurechtkomme. Keine Hilfe brauche. Die paar Tage, die Grete im Krankenhaus bleibt. Dein Frühstück machst du dir aber selber. Du stirbst, Mutter. Du stirbst. Ich habe noch nie jemanden beerdigt. Muss ich dir einen Sarg aussuchen? Ein Totenhemd? Und was steht auf dem Grabstein? Gut. Ich sollte dich einfach mitnehmen, wenn ich morgen nach Ebersbach fahre. Mein altes Leben zeigen. Das Haus, in dem ich als Kind Wochen und Monate verbracht habe. Die Werkstatt. Den Hof, auf dem ich mit 13 meine ersten Runden in einem Schrottreifen Citroën gedreht habe. Den Garten. Den Apfelbaum, vor dem ich einmal gefallen bin. Und Oma. Was ist? Meine geliebte Oma. Ach, nichts. Du bist auch betrunken. Aber noch nicht betrunken genug. So, nicht betrunken genug. Herr Doktor, wir bräuchten bitte dringend noch 2 Bier. Was machst du eigentlich an Ostern? Du weißt es nicht? Naja, eigentlich hatte ich meinem Vater versprochen, dieses Jahr mit ihm zu seinen Eltern nach Ebersbach zu fahren. Aber die sind schon so alt, hast du gesagt. Ja. Wie alt nochmal? Über 90. Ja, mein Vater hat angerufen. Oma geht's nicht sonderlich gut. Ich muss wohl schon etwas eher nach Ebersbach. Was heißt das, etwas eher? Na ja, morgen. Morgen? Aber morgen muss ich arbeiten. Schiedmeier und Söhne. Dein Ernholz-Klavier. War damals das Billigste. Melodien und ein Bündel Papier. Das Einzige, was du mitgenommen hast über die Grenze. Alles andere blieb zurück. Den Flohwalzer hast du mir beigebracht. Und für Elise. Für mehr war keine Zeit. Die Klimper hat er dein Klavierspiel immer genannt. Das dröhnt ja wie Trommelfeuer im Schädel. Und jetzt schläft er nebenan. Und ich? Möchtest du darüber reden? Was ist los mit dir? Was soll sein? Du bist so still. Ich höre der Musik zu. Wie du meinst. Nein, wirklich. Hörst du, die ist wahnsinnig komplex konstruiert, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht so kompliziert. Man könnte dem Track eine Schicht nach der anderen die Haut abziehen. Und der Witz ist, am Ende bleibt nichts übrig. Nur ein Haufen einzelner Elemente, aber keine Musik. Sag einfach, ich will nicht darüber reden. Und erzähl mir nicht irgendwelche hirnrissigen Scheißtexte über die verschiedenen Gesteinsschichten in der Hintergrundmusik. Ich soll also darüber reden, dass ich nicht reden will. Manchmal bist du echt so krank. Verschlossen. Wie eine Tür. Eine Stahltür. Und kalt. Die Tür zur Pathologie. Das bist du. Du hast recht, Ruth. Zahlen. Ich weiß, dass das, was ich jetzt tue... Bleibst gefälligst hier. ...falsch ist. Und doch... Ich möchte nicht darüber reden. bevor das Tageslicht vergeht, hör, Welterschaffer, dies Gebet, der du so milde und so gut, nimm gnädig uns. Was schläfst du denn so lange? Was? Wo bin ich? Ja, ja, ich steh gleich auf. Komm mal her. Du hast Angst, nicht wahr? Es wird schon nicht so schlimm. Doch. Was ist, wenn sie stirbt? Ich habe dich nur einmal krank gesehen, Mutter. Es muss Jahrzehnte her sein. Schon als Kind bin ich nie einfach nur dein Sohn gewesen. Immer auch dein Beschützer und Retter. Dein Ehemann. All die Jahre, als Vater im Krieg, in der Gefangenschaft war. Ich habe gelernt, stark zu sein, Mutter. Bis keine Schwäche mehr in mir war. Jedes Mal, wenn du geweint hast, habe ich gespürt, wie ich wachse. Jedes Mal, wenn du geweint hast, wurde ich zum Mann. Und dieser Erwachsene bin ich geblieben. Mein ganzes Leben lang. Jetzt an deinem Bett wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dich zu umarmen, dich festzuhalten, Kinderhände zu haben. Ein letztes Mal. Keiner da? Was? Der Krankenwagen war da, vorgestern Abend. Hat die Greta Augustin abgeholt. Ja, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. In dem Alter weiß man ja nie. Was guckst du so betröppelt? Ach, gar nichts. Ich warte hier einfach. Die werden schon kommen. Ach, wenn nur nichts passiert ist. Typisch Dad. Sagt wieder einmal nur das Nötigste. Noch im Sterben wird er behaupten, nichts Ernstes, geht sicher bald vorbei. Du bist der Enkel? Habe ich recht? Nein. Doch. Oder nicht? Da, Mutti. Da, wieder. Ein Zucken in der rechten Hand. Nein! Mutti. Da, mein Baby. Mutti, hör auf, Mutti. Die Schwester. Wo ist die Klingel für die? Mein Baby. Zwei. Es ist alles wieder da. Zwei. Mutter, die Männer, die dumpfe Luft im Kleiderschrank. Sie redet wirres Zeug. Sie ist aufgewacht und hat angefangen, wirres Zeug zu reden. Frau Augustin? Frau Augustin? Warten Sie bitte auf dem Gang. Sind Sie nicht, Junge? Sind Sie nicht? Ich erkenne jeden einzelnen Wagen in der Straße am Geräusch. Meine Ohren, mit denen kannst du Fruchtfliegen orten. Seit 90 Jahren. Ich sag dir es dann schon, wenn sie sind. Okay. Ha? Noch ein Jäckchen? Warum meldest du dich nicht, Ruth? Sie sind ihr Sohn, oder? Nicht weinen. Nicht vor dieser Frau. Die Sprachstörung ist eine Folge des Insults. Ihre Mutter hatte einen primären ischämischen Hirninfarkt. Das heißt, es hat einen thrombotischen Verschluss in ihrem Hirn gegeben. Einen Blutspropfen, wenn Sie so wollen. Und der hat zu einer Unterversorgung des Gehirns geführt. Zu wenig Sauerstoff, zu wenig Zucker. Deshalb sind bestimmte Regionen des Gehirns einfach abgestorben. Die für Sprache zum Beispiel, man nennt das Aphasie. Vielleicht auch noch andere. Wir können das noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir haben hier keine eigene Stroke-Unit, wissen Sie? Haben Sie ungefähr verstanden, worum es geht? fürchte, der Herr Doktor muss mir das nachher noch einmal genauer erklären. Der Herr Doktor bin ich. Ja, noch ein Jäckchen? Hast ganz recht, Junge. Alleine trinken, das ist doch nix. Ah, jetzt. Jetzt sind Sie da. Ruth. Warum? Willst du nicht rüber, Junge? Solange ich mich erinnern kann, hat mir immer Oma die Tür aufgemacht. Die Oma ist tot. Was? Verdammtes Getriebe. Da kannst du husten, wie du willst. Die Lunge hat immer schon eine neue Überraschung parat. Tja, die haben 1913 halt noch nicht rostfrei produziert. Ja, aber so ein Pfusch wie dein Buckel wäre damals nicht passiert. Buckel? Seit wann hast du was am Rücken, Dad? Ach, Dad? Nennst du deinen Vater? Dad? So, Matratzenhorchdienst. Kommst du zurecht? Gute Nacht, Opa. Seit wann hat er denn Krücken? Ist halt hingefallen. Muss irgendwie gestolpert sein. Natürlich voll auf die Hüfte. Wenn ich eh schon aus Nirosta wäre, hätte es übel für ihn ausgesehen. Sie hatten ihm eigentlich einen Rollstuhl verordnet im Krankenhaus, aber er hat sich einfach die Krücken geschnappt, als gerade keiner aufgepasst hat. Naja. Halt ein alter Infanterist. Nicht die alten Heldengeschichten vom Krieg. Bitte. Nicht heute. Sag mal, was war denn eigentlich? Ich meine, was ist denn passiert? Passiert? Naja, mit der Oma. Schlag. Schlag? Ein Schlaganfall. Wann? Wie? Warum? Ruth. Warum bist du nicht da? Und jetzt? Was und jetzt? Naja, mit Opa. Der Hochsitz fürs Klo. Vater? Was denn? Vater! Was willst du? Wir müssen zum Bestatter! Mach nur alleine! Hast du dich in alles eingemischt, Vater? Schon damals, als ich mit zu krummem Buckel an den Hausaufgaben saß. Die Nase zu dicht überm Papier. Zum schnelleren Studium hast du mich gedrängt. Mir in Nikis Erziehung reingeredet. In die Ehe. Die Finanzen, den Kleinwagenkauf. Stehst du mit hängenden Schultern im Garten und hältst dich raus? Aus allem? Tust so, als ginge dich der Tod deiner Frau nichts an? Wie ein kleiner Junge, ich weine wie ein... Nein, ich bin ein kleiner Junge. Hallo. Ruth? Wie geht es dir? Was ist los? Was ist los? Du fährst allein zu deinen Großeltern. Ich habe gedacht, okay, er wird schon wissen. Aber dann meldest du dich nicht ein einziges Mal. keine SMS, kein Anruf, nichts und... Ruth. Was? Hör zu. Es ist einfach... Oma ist... Oma ist... Was ist einfach? Und wir sitzen da, bewegen uns nicht und schweigen. Schweigen. Alle drei. Ich liebe dich. Ist das alles? Ja. Nein. Ruth. Ruth. Ich muss noch was erledigen und dann melde ich mich. Okay? Okay. Okay. Okay. Sie standen ihrer werten Mutter sehr nah, nicht wahr? Würde hat ihre Form gefunden. Binz Bestattungswagen. Was? Bewährt Einweg Tragelaken. Neu saugfähig bis 1500 Milliliter. Flüssigkeitsundurchlässig. Reißfest. Verbrennbar. Verzeihen Sie bitte. Verrottbar gemäß VDI 3891. Wir haben gerade umgeräumt, wissen Sie. 160 mal 250 Zentimeter. Bitte lassen Sie sich von der Unordnung nicht stören. Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeexemplar. Wir müssen eine Überführung machen. Meine Mutter wollte in ihrem Heimatdorf beerdigt werden. Das hat sie zumindest immer gesagt. Es schwebt Ihnen schon etwas vor. Was? Nun, da es sich um Ihre geliebte Frau Mutter handelt, darf ich davon ausgehen, dass es nicht gerade ein Sperrholzsarg sein sollte. Ich zeige Ihnen gern unsere Ausstellung. Oder möchten Sie lieber aus dem Katalog? Nein, nein. Ausstellung wäre gut vielleicht. Ja. Alle Särge tragen das neue Vollholzsiegel. Wissen Sie, seit die Ukrainer den Markt mit Billigware überschwemmen, hat sich die deutsche Sargindustrie zu einer Qualitätsoffensive entschlossen. Das ist der E03, unser schönstes Modell. Eiche, Vollholz, alles handgeschnitzt, ganz edel im altdeutschen Stil, ein würdevolles Stück für die letzte Ruhe. Unsere Designersärge, so etwas ist wohl eher nichts für Ihre liebe Frau Mutter. Ein wundervolles Exemplar, eine Claude Monet-Replik, sehen Sie? So leicht und heiter wie das Leben und genauso flirrend und unbegreiflich, genauso schwer festzuhalten. Ob Ihrer werten Frau Mutter so etwas gefallen hätte? Ja. Nein? Meine Mutter hat immer aufs Sparsamste gelebt, hat nie viel für sich ausgegeben. Umso wichtiger ist doch, dass sie mit aller Wertschätzung auf den letzten Weg... Sie meinen, ich soll ihr noch mal richtig was gönnen? Wenn Sie es so nennen möchten. Nun, sehen wir uns doch vielleicht erst einmal die Totenwäsche an. Danach können wir ja immer noch... Und das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Wie viele Kumpels sind dort unten noch lebendig begraben? Eine Frage, die sich in den nächsten Stunden und Tagen beantworten lassen wird. In Polen habe ich mal in einem Panzerloch gesteckt, Grete. Ein enges, schmales Loch in der Fahrbahn. Nur ich und der Sprengsatz passten rein. Büchsen öffnen, nannte man das. Ein Loch, ein Mann, eine Ladung, ein paar Äste drüber. Und wenn der Panzer kommt, bringt man von unten den Sprengsatz an. Die Mistkerle mussten das Loch entdeckt haben. Der Panzer hält genau über meinem Kopf und fängt langsam, genüsslich an, sich zu drehen. Sie wollten mich einschrauben, die Schweine. Normalerweise stürzen die Löcher sofort ein, machen Quetschkartoffeln aus einem. Aber wie durch ein Wunder, es trommelt gerade mal eine Ladung Erde auf meinen knitterfreien, ein paar Kiesel zwischen die Zähne. Das war's. Am Abend schreibe ich dir, Grete. Schreibe dir von dem Gefühl, als das Motorengeräusch genau über mir war, den Sprengsatz in meiner Hand. Als ich kapiere, was gerade passiert. Und dass ich dann, als der Dreck auf mich runterkam, nur noch an dich gedacht habe. Sie sehen da vorne und daran, wie sehr ich dich liebe. Und Und die Frage ist jetzt, wie viele Kumpels sind dort unten noch am Leben und wie lange wird ihnen der Sauerstoff reichen? Die Zeit, die arbeitet gegen die Rettungsmannschaft, die Zeit arbeitet gegen... Die Zeit arbeitet immer gegen dich, Arschloch. Belogen habe ich dich, Grete, als ich den Brief aus dem Panzerlauch schrieb. Nichts empfunden, wie jedes Mal, wenn ich dem Tod nahe gewesen war in diesem Krieg. Nichts. Nur nackte Angst um mein Leben. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen. Nicht wieder weinen. Nicht vor meinem Vater. Nicht vor meinem Großvater. Du hast kein Recht auf Tränen, Nicky. Sie sind es, die weinen müssen. Jetzt ist es vorbei. Kein E03. Immerhin keine Astkiefer. Fahren wir jetzt wieder nach Hause? Durch die kirschbaumfarbene Beize sieht das Holz fast wie Mahagoni aus. Ich würde gerne irgendwo eine Suppe essen gehen. Und außerdem wollte ich mir doch endlich mal das Haus anschauen. Welches Haus? Na, das, in dem ihr gelebt habt. Früher. Ein Irrsinn. Was? Die haben den Efeu wachsen lassen, als ob kein Haus darunter wäre, sondern ein Grab. Ist doch schön. Schön, schön. Was heißt hier schön? Das ist doch alles nicht wahr. Der Efeu richtet am Mauerwerk immense Schäden an. Alles verloddert. Das Zeug sprengt einem den ganzen Putz ab. Da könntest du gleich Säure über das Haus kippen. Irrsinn ist das. Moment mal. Alles Rost und Staub. In Ebersbach wächst der Efeu doch auch wie wild. Und ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass darunter das Haus zerbröselt. Oder dass ihr was dagegen unternehmt. Deine Oma wollte das nicht. Das ist immer noch mein Haus. Die hat ihn ja gepflanzt. Unser Haus. Hier übrigens auch. Hat irgendwie gedacht, dass das hübsch aussieht oder romantisch ist. Das Haus, in dem ich mit dir gelebt habe. Und du, ohne mich. Nichts daran verändert. Oder kaum etwas. Selbst der Zaun. Immer noch der Zaun, an dem ich damals... Mutti! Immer noch das Tor, vor dem ich stehen geblieben bin damals. Mutti, da ist dein Mann. Und auf einmal stehst du auf der Schwelle. Abgesehen von diesem Efeu-Irrsinn hat sich kaum was verändert, oder? Der Misthaufen ist weg. Wollt ihr nicht klingeln und fragen, ob wir reinkommen dürfen? Nee, Junge. Das ist vorbei. Grete. Lass nur. Die Tränen habe ich dir aus dem Gesicht getupft damals. Lass nur, das ist doch nur das Glück. Alles ist wieder da. Der dampfende Topf saure Eier auf dem Herd. Der Geruch von Senf, Essig und Kartoffeln. Das Geräusch der Blasen, die dicke Soße wirft. Eine neue Lampe. Eine neue Schüssel. Und mein altes Holzbrettchen. Du willst mich an den Tisch schieben, aber ich setze mich nicht. Ich gehe zurück in den Flur, wo deine und Jungs Pantoffeln stehen. Meine Schuhe nicht. Meine Schuhe. Ich gehe nach oben ins Schlafzimmer. Nur eine Seite des Bettes bezogen. Ich öffne den Kleiderschrank. Erst die linke, die mittlere, dann die rechte Tür. Überall nur Bettwäsche, Handtücher, eine Bettdecke, geblümte Kleider. Du stehst hinter mir im Türrahmen. Ich sehe dich an. Eine Strähne fällt dir ins Gesicht. Deine Augen. Entschuldigen Sie sich. Ich will um Verzeihung bitten. tue es aber nicht. Bist eben lang weg gewesen, sage ich mir später. Im frisch bezogenen Bett. Du bist nicht wiedergekommen. Mehr als 10 Jahre von der Platte. Da ist hinterher nicht alles wie immer. Ich habe nicht geglaubt, dass du tot bist. Wirklich nicht. Aber die Zeit ist vergangen und jedes Mal, wenn einer heimgekehrt ist, in Liebnitz oder in Elenau, bin ich hin. Aber keiner wollte etwas von dir gehört haben. Niemand hat dich gesehen. Außer dem Henschel natürlich, aber das war ja schon Jahre her, dass wir gemeinsam im Felde waren. Und anfangs, als noch hin und wieder die Rotkreuzkarten von dir kamen, auf denen stand, dass es dir gut ergeht, dass die Russen nicht so schlecht zu euch sind und ihr oft an zu Hause denkt. Aber dann... Ich wollte nicht weinen damals. Weißt du, du darfst wirklich nicht denken, dass ich die Hoffnung verloren habe. Nein. Nicht wegen ein paar Hosen. Aber irgendwann hast du dich nicht mehr gemeldet und... Nicht wegen meiner Schuhe. Und weiter, es ist so viel passiert. Nicht aus Reue, dass ich das mit dem Schreiben aufgegeben hatte, weil mir der Mut gefehlt hat und der Glaube, dass du nach all den Jahren immer noch an einem Tisch sitzt, der auch für mich gedeckt ist. Weißt du, die Henschels wollten fort nach dem 7. Oktober zu Fritzens Schwester nach Hessen. Ich wäre auch fast mit, aber ich wusste nicht, wie ich das mit dem Kleinen hinkriegen sollte. Ganz allein mit dem und... Naja... Ich habe der Lotte 2 Kleider von mir gegeben und der Fritz hat doch auch nichts zum Anziehen gehabt. Und da habe ich ihm die Sachen von dir mitgegeben. Er hat sie doch nötig gehabt. Ich bin noch hier geblieben. Hast du wirklich gehofft, dass ich wiederkomme? Oder hat dir nur der Mut gefehlt zu gehen? Das wollte ich dich fragen, damals. So viel wollte ich dich fragen. Damals. Und dir alles erzählen. Vom Krieg, vom Lager. Vielleicht sogar von dem Mädchen. Aber in dem Augenblick, in dem ich Luft hole, Luft für ein langes Gespräch. Es ist viel passiert. Und plötzlich ist es dunkel. Ich fühle mich einsamer, als ich es in Kübische 4 gewesen bin. Endlich allein. Das Klavier, das Bücherregal, das Stickdeckchen auf dem Nachttisch. Das ist jetzt mein Zimmer. Fürs Erste. Nur fürs Erste. Und wenn er wieder fällt. Du hast mich allein gelassen, Mutter. Allein mit ihm. Es war nur, weil ich dich schützen wollte. Der Tod, der Schmerz, die alten Männer. Weil ich nicht wollte, dass du das mit durchmachen musst. Und weil da auch irgendetwas war, das mich dazu gebracht hat, zu denken... Ich müsste das Ganze irgendwie alleine durchstehen. Es war nur... Es war nicht schön, weißt du? Und weil ich dich so liebe, darum war's. Verstehst du mich? Alles gut. Also nicht verstanden. Nur verziehen. Wir könnten doch mal dorthin fahren, zu diesem Haus in... Wie heißt der Ort nochmal? Wellersdorf. Wellersdorf, genau. Ja. Ich war noch nie in Ostdeutschland. Die Ostsee ausgenommen und Berlin natürlich. Wie wär's mit Dresden? Leipzig? Görlitz soll schön sein. Ich möchte das so gern sehen, woher du kommst, wo deine Familie war. Ach, Ruth. Am Ende habe ich damit auch nichts zu tun. Mein Vater ist aus der DDR geflüchtet, als er 18 war. Und die Großeltern sind hinterher, sobald sie konnten. Ja, aber wenn du davon erzählst, hört es sich ich weiß nicht, wie ein großer Sehnsuchtsort an. Der Efeu, der Garten. Das hört sich an, als hättest du selbst dort gespielt. Mein Vater hat viel davon erzählt. Denkst du, du kannst dir übernächste Woche freinehmen? Wieso? Ich habe keinen Dienst. Was hast du vor? Hoffentlich ist er bald weg. In spätestens 5 Tagen muss ich ins Dorf. Ich habe sie im Kleiderschrank versteckt, hinter den alten Hemden. 5 Stück sind noch da. Allein der Gedanke, im Sanitätshaus zu stehen und das Wort sagen zu müssen. Herreneinlagen, leicht bis mittelstark. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. In der Fernsehzeitung plötzlich Anzeigen für Kürbiskerntabletten. Überall nur noch alte Leute. Dass das alles völlig normal sein soll. Normal. Ich vermisse dich, Grete. Ich kann nicht noch einmal anfangen. 2-mal habe ich neu angefangen. Ganz von vorn. Jetzt wartet kein neues Leben mehr. Was gibt's? Ich fliege mit Ruth nach Sardinien. 1 Woche ans Meer. Aha. Was meinst du damit? Was soll ich damit schon meinen? Dad. Ja? Dad, Ruth hat in den letzten Wochen einen Haufen Nachtdienste gehabt. Doppelschicht, mit allem drum und dran. Wir wollen einfach nur ein paar Tage ausspannen, zu zweit. Ausspannen? Wir haben uns ja auch kaum gesehen in letzter Zeit. Ein bisschen arbeiten, dann ausspannen, dann ins beste Restaurant, wieder ausspannen. Mein Sohn. Wirf das Geld zum Fenster hinaus, als würde immer alles so weitergehen. Na, dann spannt mal schön aus. Verteidigt sich sogar damit, dass er ohnehin keine Rente. Dad. Ja? Oder soll ich lieber nach Ebersbach kommen für ein paar Tage? Kann ich dir irgendwie helfen da oben? Löcher bohren, den Rasen mähen? Oder wolltest du nicht endlich den Efeu schneiden? Was soll dieser Krach? Lass nur, Niki, lass nur. Wer ist am Telefon? Wir kommen hier schon klar. Sicher? Schließlich zahle ich die Rechnung. Entspannt euch mal schön, fahrt ans Meer. Ihr habt euch das verdient. Danke, Dad. Bitte. Also, wiederhören. Gab's heute auch eine ganz klare Trennung. Hochdruckeinfluss? Ja. Wieso bist du nicht drangegangen? Was? Wieso du nicht drangegangen bist? Du bist doch hier. Hab keine Angst, Mutti. Vielleicht haben wir ihn verwöhnt. Gutes Brot, frische Milch, keine ranzige Butter. Eigenes Zimmer, Skikurs, Judo, Tennis. Eine Mutter, die ihn umherzt, ein Vater, der ihm alles besorgt. Bis zum Examen. Materiell und moralisch. Hab keine Angst. Dieses Gefühl solltest du niemals kennenlernen, Niki. Keine Angst. Allein zu sein. Das Gefühl, wenn die eigene Mutter weint vor Angst. Und du, in Kniestrümpfen und kurzen Hosen, musst sie trösten. Er hat nicht einmal daran gedacht, mich zu fragen, ob ich vielleicht auch Hunger habe. Ob ich ein Bier will. Ein Glas Wasser vielleicht. Du hast immer darauf geachtet, dass ich mich anständig ernähre, Grete. Und immer haben wir unsere Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Aber jetzt bist du fort. Nur noch mein Sohn ist da, der mir offensichtlich auch noch irgendetwas beweisen will. Jahrzehntelang habe ich gearbeitet, um es dir schön zu machen. Chromaganbesteck und gusseiserne Bräter, Einbauküche mit Einbauherd, Geschirrspüler und eine Mikrowelle später. Alles hätte ich für dich getan. Für dich und dieses Leben. Unser Leben. Und immer gab es eine Zukunft. Ein Loch im Gartenschlauch, eine lockere Schraube. Oh. Ohne dich gibt es keinen Grund mehr, irgendetwas zu kitten. Jetzt kommt nur noch das Ende. Mein Ende. Ohne dich. Und Jürgen, der wieder einmal seine Pflicht tut. Ist es das, was er mir beweisen will? Dass er zu mir hält? Zu mir, seiner Familie? Er hat uns immer unterstützt. Vom Westen aus unsere Flucht organisiert. Sein Leben für uns riskiert. Und dann die ersten Tage in der Bundesrepublik. Er hat sich unsere Mahlzeiten vom Mund abgespart. In den Semesterferien wie ein Besessener gearbeitet. Auf dem Bau, in der Fabrik. Uns seinen ganzen Lohn gegeben. Uns, die wir mit nichts über den Acker gerannt waren, als dem, was an unseren Körpern hing. Ich will nie vergessen, dass ich meinem Sohn zu Dank verpflichtet bin. Aber manchmal sitze ich mit ihm vor dem Fernseher wie mit einem fremden Mann. In der Küche rumort ein fremder Mann, irgendeiner. Nur dass dieser hier vor vielen, vielen Jahren einmal mein Sohn gewesen ist. Obwohl, ist er das? Manchmal erinnert seine bloße Anwesenheit an das, was ich versäumt habe, als ich nicht da war. Die ersten Jahre nach meiner Rückkehr aus Russland habe ich mich wie ein Eindringling gefühlt. Wie einer, der Anspruch auf etwas erhebt, aber kein Recht darauf hat. Natürlich habe ich seine Ablehnung gespürt. Seinen Blick. Die kalte Wut. Erst wenn der Vater angefangen hat zu essen. Ich habe das nie gewollt. Und doch war es so gewesen. Still, Jürgen, wenn der Vater spricht. Er hat sich noch enger an dich geschmiegt und mir nur Blicke zugeworfen. Eiskalt und glühend zugleich. Und du, Grete, hast versucht, dir nichts anmerken zu lassen. Es ist so viel passiert. Du drehst mir beim Umziehen den Rücken zu, kaum dass du dich endlich zu mir legst, drehst dich weg und knippst das Licht aus. Deine weiße Schulter. Nein, du bist nicht kalt gewesen. Manchmal hast du mich gestreichelt. Einfach so, in Gedanken versunken. Manchmal, wenn du glücklich oder traurig warst, bist du in meine Arme geschlüpft. Aber wehe, wenn meine Hand auf deinen Bauch, deinem Schenkel, deiner Hüfte lag. Dann wurdest du starr. Eichenstarr. Hast versucht, dir nichts anmerken zu lassen. Und ich habe meine Hand liegen lassen, wo sie war, ein paar Minuten lang, in denen ich dachte, dass dir etwas geschehen war. Aber ich wagte nicht zu fragen. Wollte nur, dass deine Angst verging. Die Erinnerung an das letzte Mal, als wir miteinander geschlafen haben. Am Abend vor dem Fronteinsatz, September 1939. Deine Arme, dein Kuss, dein Schoß. Es ist so still gewesen in deinem Schoß. Ich hatte keine Angst. Lieber Herr Obergefreiter Augustin. Heimgekehrt bin ich als Mensch, der weiß, was aus dem Menschen werden kann. Das Tierische, Es steckt in jedem drin und dringt hervor, sobald der Mensch drumherum nur einen Augenblick erschlafft. Lieber Herr Obergefreiter. Immer wieder habe ich mich gefragt, ob du das gespürt hast. Wenn sich dein Körper versteift hat unter meiner Hand, als käme dir ein gefährlicher Hund zu nah. Ein Hund, der die Angst seines Opfers riecht. Bitte nicht. Bitte nicht. Du hast Angst vor mir gehabt, Grete. Das wird mir jetzt in diesem Augenblick... Herrgott! Habe ich dich erschreckt? Ja. Verdammt nochmal. Verzeihung, Vater. Was ist denn nur? Ich wollte bloß fragen, ob du nicht auch was essen willst. Nein! Nein! Wirklich nicht? Mein Leben will ich zurück. Sonst nichts. Schon wieder dieser Blick. Schon als Junge hatte er diesen skeptischen, forschenden Blick, diese Pupillen, die sich zusammenziehen, als sei ich ein fremdartiges Ding. Damals habe ich zu zweifeln begonnen, immer wieder nachgerechnet, die Monate zurückgezählt, die Jahre. Aber das Kind war von mir, keine Frage. Der Zeitpunkt passte, wie die Augenbrauen, wie Haar und Augenfarbe. Blieb dieser Blick. Jetzt weiß ich, was es ist. Er sieht mich nicht nur an wie einen Fremden, sondern so, als sehe er das Fremde in mir. Und dann diese Stille. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Harriet Köhler. Erster Teil. Es sprachen Walter Hans-Peter Hallwachs, Jürgen Wolf-Dietrich Sprenger, Niki Jona Müß, Ruth Céline Fontange, Grete Brigitte Bure, die junge Grete Ulrike Krumbiegel. Sowie Jonas Frank, Ulrike Grote, Matthias Lange, Hans-Jürgen Mende, Christine Müller-Doll, Katharina Naumoff, Finn Nöcker und Hannes Stelzer. Komposition Martina Eisenreich. Technische Realisation Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.